Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. 1, 2, Polizei. 3, 4. Fühlst du dich gerade nostalgisch? Vielleicht, aber nicht nur musikalisch. Oje, was ist es denn? Man hat mich mal wieder wegen meiner Sprache kritisiert. Und das, obwohl ich nur laut... Okay. Ich weiß, du Armer. Und für dich ist das dann so etwas wie eine Sprachpolizei? Ja, das ist es. Denn dies und das wird man ja noch sagen dürfen. Genau das ist wahrscheinlich die Frage in diesen Zeiten. Was ist sprachlich noch okay? Naja, ich sehe mir mal dieses Musikvideo von früher an. Da waren die Zeiten noch in Ordnung. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Hex. 7, 8, gute Nacht. Deutschlands Ära der Grenadiere ist schon lange vorbei und kommt auch hoffentlich nicht wieder. Vor mehr als 100 Jahren hatte Deutschland aber sehr viel mehr Lust auf Konflikte. Und manche Produkte in den Läden waren genau deshalb teurer. Clemens Hoffmann erinnert an diese alten Zeiten und sieht Verbindungen zu heute. Für manche ist die Angst vor neuen Konflikten real. Andere machen sich wegen ihrer beruflichen Situation Sorgen. Und wieder andere bekommen einfach nur Adrenalin. Zum Beispiel, wenn sie einen Horrorfilm sehen. Wie spricht man im Alltag über Angst? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Kosten und andere Sorgen. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie viel Prozent der Jugendlichen sind mit der Demokratie zufrieden? Optimistische Jugend. Eine gute Nachricht zwischen vielen schlechten. Die meisten Jugendlichen sehen ihre Zukunft optimistisch. Das zeigt die Shell-Jugendstudie für das Jahr 2024. Mehr als 2500 junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren haben verschiedene Fragen zu politischen und sozialen Themen beantwortet. Die Jugendlichen interessieren sich viel mehr für Politik als vor 5 Jahren. Viele informieren sich aktiv über Politik. 75% von ihnen sind mit der Demokratie zufrieden. Aber es gibt sehr viele Zukunftsängste bei den Jugendlichen. Besonders viel Angst haben sie vor einem Krieg in Europa. Ihre persönlichen Chancen sehen sie aber positiv. Wie viel Prozent der Jugendlichen sind mit der Demokratie zufrieden? 75% der Jugendlichen, die an der Studie teilgenommen haben, sind mit der Demokratie zufrieden. Text 2. Die Namen von welchen zwei Discountern sind zu hören? Produkte kosten in Supermärkten gleich viel. Es ist egal, ganz offiziell. Egal, in welchen Supermarkt Sie gehen, die Preise sind alle gleich. Das hat die Preisvergleich-App Schmeggel herausgefunden. Kundinnen und Kunden zahlen bei Discountern wie Lidl und Aldi genauso viel oder wenig für ein Produkt wie bei den Supermärkten Rewe oder Edeka. Die Namen von welchen zwei Discountern sind zu hören? Hier sind die Namen der beiden Discounter Lidl und Aldi zu hören. In Deutschland gibt es natürlich noch viel mehr Discounter. Text 3. In welchem deutschen Wintersportareal kostet ein Aufenthalt am meisten? Hoch der Berg, hoch die Preise. Dem Kopf tut es gut, der Geldbörse tut es weh. Skifahren ist ein teurer Sport. Jedes Jahr publiziert das Urlaubsportal holidoo.de einen Skipreisindex. Das Portal vergleicht Skigebiete in ganz Europa. Wie teuer sind die Unterkünfte? Was kosten die Skipässe? Die statistische Mitte der Preise pro Posten zählt das Portal zusammen. Das Resultat ist ein Ranking von 271 Skiregionen. Die teuerste liegt in Österreich. 284 Euro zahlt eine Person dort im Durchschnitt pro Tag. Auf Platz 2 liegt Zermatt in der Schweiz. Dort kostet der Urlaubstag 256,50 Euro. 4 der 10 teuersten Skigebiete Europas liegen in der Schweiz, 3 in Österreich und 3 in Italien. Das teuerste deutsche Skigebiet liegt auf Platz 65. Der Skitag auf der Zugspitze kostet 137 Euro. Mit nur 44,50 Euro ist es in Réallon in Frankreich am günstigsten. In welchem deutschen Wintersportareal kostet ein Aufenthalt am meisten? Der Skitag auf der Zugspitze kostet 137 Euro. Das ist das teuerste deutsche Skigebiet. Mögen Sie es, wenn man Ihre sprachlichen Fehler korrigiert? Und was, wenn diese Fehler eigentlich keine Vokabel- und Grammatikfehler sind? Denn ja, manche Fehler stören anders. Und sie stören auch nicht alle. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, denen eine politisch korrekte Sprache wichtig ist. Andere beschweren sich dann. Hier ist wieder die Sprachpolizei unterwegs. Wie ist es, wenn man sprachliche Nuancen kritisiert oder diese Kritik hören muss? Und passt für Sie das Bild einer Sprachpolizei? Diskutieren Sie mit uns. Hat Ihnen schon mal jemand den Mund verboten? Dann hat die Person gesagt, sprich jetzt nicht oder auch sag nichts. Manche finden, jemand verbietet ihnen den Mund, wenn die Person um eine politisch korrekte Sprache bittet. Jetzt aber verbietet ihnen niemand den Mund. Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Die Beleidigung. Böse Worte verletzen, sie beleidigen. Eine Beleidigung ist zum Beispiel du Penner. Jemanden Penner nennen. Das bedeutet zu einer Person Penner sagen. In der Alltagssprache meint man damit eine Person, über die man sich ärgert oder die nur an sich denkt. Der oder die Obdachlose. Hat jemand keine Wohnung und lebt auf der Straße? Die Person ist obdachlos. Man sagt der oder die Obdachlose. Der raue Umgangston. Ist bei Ihnen auf der Arbeit der Umgangston etwas rauer? Dann spricht man dort mit weniger Vorsicht und so auch etwas unhöflich zu anderen. Abwerten. Dieses Verb mit Präfix bedeutet, eine Person oder eine Sache als etwas Schlechteres erklären, als sie wirklich ist. Leo und Tanja gehen nach Hause. Tanja telefoniert dabei mit einer Kollegin. Ja, und dann kommt er in unser Meeting und hat nur für sich selbst einen Kaffee mitgebracht. So ein Penner, ich sag es dir. Nie denkt der auch an uns. Ja, genau. Und dann, oh, warte mal, ich glaube, Leo möchte etwas von mir. Wir sprechen morgen. Ja, du auch. Sorry. Jetzt wirklich? Was denn? Ellie und ich müssen ein bisschen über die Arbeit sprechen. Das muss raus. Sonst musst du dir das alles selbst permanent anhören und das willst du ja nicht. Nein, nein, das meine ich nicht. Hä? Sondern? Hast du dir gerade selbst zugehört? Dann hättest du es bestimmt gemerkt. Was? Ich habe mich darüber beschwert, dass ich keinen Kaffee bekommen habe. Wo ist das Problem? Du hast deinen Kollegen Penner genannt. Ach so, das meinst du. Das ist ja nicht so schlimm. Das kannst du mir glauben. Wir haben auf der Arbeit alle einen ein bisschen raueren Umgangston. Wir wissen alle, dass wir das eigentlich gar nicht so meinen. Auch das meine ich nicht. Es ist doch so. Du benutzt das Wort Penner hier als eine Beleidigung. Und ich finde das nicht in Ordnung. Penner hört man immer wieder als negatives Wort für Obdachlose. Und ich finde, den Obdachlosen geht es doch auch so schon schlecht genug. Da müssen wir sie nicht auch noch immer wieder abwerten. Ach, Leo, jetzt sei mal bitte nicht so und verbiete mir nicht den Mund. Es hört doch kein Obdachloser, was ich sage, und alle wissen, dass ich es nicht böse meine. Du kannst dir nicht sicher sein, dass dich nie ein Obdachloser dabei hört. Außerdem hat unsere Sprache auch einen Effekt auf unser Denken. Das ist Psychologie. Oh nö, ich habe keine Lust auf Theorie. Wenn es dir so wichtig ist, dann gehen wir jetzt nach draußen und fragen einen Obdachlosen direkt, was er darüber denkt. Was? Nein, das... Na los, wir machen einen Spaziergang. Haben Sie auch nichts verpasst? Dann antworten Sie jetzt auf diese Fragen zum Dialog. Sprechen Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was stört Tanja an ihrem Kollegen? Tanja beschwert sich darüber, dass ihr Kollege mal wieder nur an sich gedacht hat. Er ist in das Meeting gekommen und hat nur für sich selbst einen Kaffee mitgebracht. Aufgabe 2. Warum ist das Wort Penner problematisch? Dieses Wort wird abwertend für Menschen ohne Wohnung benutzt. Im Slang benutzen es aber zum Beispiel auch Jugendliche als Beleidigung. Für Menschen ohne Wohnung gibt es ein akzeptiertes Wort, das die Personengruppe nicht so abwertet, der oder die Obdachlose. Manche Wörter benutzt man besser mit Vorsicht. Und wer das ignoriert, den kann man freundlich darauf hinweisen. Das bedeutet, man erklärt der Person, dass das Wort problematisch ist. Aber macht das einen gleich zur Sprachpolizei? Hören Sie diese Wörter dazu. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Ernst nehmen. Hey, das ist nicht lustig. Nehmen Sie die Sache ernst. Dann zeigen Sie nämlich, dass Sie verstehen, wie wichtig sie ist. Die Obdachlosigkeit. Das Thema Obdachlosigkeit ist etwas für die Politik und Gesellschaft. Man kann das Wort aber auch für die Lebenssituation von Obdachlosen verwenden. Ein Nickerchen halten. Schlafen Sie gerne am Tag und das auch nur ganz kurz? Dann halten Sie ein Nickerchen. Posten. Damit meint man, als Post im Internet publizieren, zum Beispiel in den sozialen Medien. Daneben sein. Ist etwas daneben, dann ist es einfach blöd und nicht richtig. Leo findet das Wort, mit dem Tanja über ihren Kollegen schimpft, daneben. Wie geht es weiter im Streit um korrekte Sprache? Ich verstehe einfach nicht, warum wir beide nicht normal darüber reden können. Ich habe dich nur auf ein problematisches Wort hingewiesen. Und jetzt bringst du mich in irgendeinen Park und machst eine riesengroße Show daraus. Hör doch einfach nur auf, das Wort als Beleidigung zu benutzen. Oh, Leo, hörst du das? Hörst du die Sirenen? Nein. Die Sprachpolizei kommt. Boah, ist echt nicht lustig, Tanja. Versuche es doch bitte ein bisschen ernst zu nehmen. Mach ich doch. Und deshalb sind wir hier draußen. Und schau mal, da auf der Bank schläft ein Obdachloser. Wir fragen ihn einfach freundlich und dann... Tanja, halt! Das können wir doch nicht... Hallo, Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht eine Frage beantworten über die Obdachlosigkeit? Wir würden uns auch mit etwas Geld... Wie? Was? Finola? Leo? Mensch, wie lange haben wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen? Wie geht es dir? Und sorry, aber was redet ihr denn da von Obdachlosigkeit? Wir? Was? Nichts. Also Tanja, ich nicht. Und... Moment, ihr habt gedacht, dass ich auf der Straße lebe, weil ich hier im Park ein Nickerchen gehalten habe? Naja, du trägst diesen viel zu großen Pullover und die Jogginghose nicht ganz so sauber. Tanja, jetzt mach es doch nicht noch schlimmer. Ha, ich glaub es ja nicht. Leute, wie ihr wisst, bin ich Programmierer. Ich habe die ganze Nacht programmiert und bin deshalb einfach nur müde. oh Mann, was für eine Story. Das muss ich auf jeden Fall direkt posten. Ohne euren Namen natürlich. Naja, es ist auch so schon unangenehm genug. Entschuldige, Finn-Ole. Ja, das war wirklich ziemlich daneben. Was haben Sie verstanden? Üben Sie. Sie hören Fragen mit verschiedenen Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Wer nennt eine der anderen Personen Sprachpolizei? Finn-Ole, Leo oder Tanja? Tanja nennt Leo Sprachpolizei. Damit meint sie, dass er sie darauf hingewiesen hat, welche Wörter sie besser nicht benutzen soll. Frage 2. Warum ist Finn-Ole müde? Weil er zu viel in den sozialen Medien war? Weil er in der Nacht gearbeitet hat? Oder weil er laufen war? Finn-Ole ist Programmierer. Er hat die ganze Nacht gearbeitet. Frage 3. Worüber möchte Finn-Ole direkt nach dem zufälligen Treffen posten? Über die Situation, Leos Sprachkritik oder das Thema Diskriminierung? Finn-Ole möchte über die lustige Situation posten. Direkt über Leo und Tanja wird er nichts publizieren und auch die Themen Sprachkritik und Diskriminierung nennt Finn-Ole nicht. Sensible Sprache zeigt, dass man weiß, nicht jedes Wort ist gleich. Immer mehr Menschen möchten zeigen, dass sie sensibel sind für sprachliche Nuancen, für andere und alte Bedeutungen und auch für das Thema Diskriminierung. Welche Wörter passen noch dazu? Wiederholen Sie. Berührungsängste haben. Hat jemand Angst, mit einer Person in Kontakt zu gehen, hat er Berührungsängste. Krumm nehmen. Dieser Ausdruck aus der Alltagssprache bedeutet, ärgerlich werden, weil jemand etwas Falsches gemacht hat. Was nehmen Sie anderen krumm? Empfindlich sein. Wer empfindlich ist, reagiert sehr stark, zum Beispiel auf bestimmte Ausdrücke. Verpennen. Das alltagssprachliche Verpennen ist ein Synonym für verpassen. Es kommt vom Verb pennen, das im Alltag schlafen bedeutet. In Tanjas und Leos Streit kommt es zum Finale. Hey, Leo, ich möchte gar nicht wieder anfangen zu streiten, aber siehst du die Bissverkäuferin da drüben am Eingang zum Einkaufscenter? Tanja, bitte nicht. Nicht schon wieder. Das Bissmagazin ist eine so gute Sache. Obdachlose können mit dem Verkauf etwas für sich verdienen. Das kann ihre Situation auf der Straße verbessern und vielleicht sogar ein Weg aus der Wohnungslosigkeit sein. Leo, das weiß ich doch. Mein Gedanke war, wir können der Frau ein Magazin abkaufen und vielleicht finden wir ein paar interessante Artikel darin. Das war auch mehr für mich gedacht. Wer weiß, vielleicht lerne ich ja etwas Neues über das Leben auf der Straße. Naja, soviel ich weiß, achten die Redakteure tatsächlich auch auf sensible Sprache. Vielleicht lohnt sich ja der Versuch. Schönen guten Tag, wir hätten gern eine Zeitschrift. Aber sehr gerne doch. Ich bin ja froh, dass Sie doch noch zu mir rübergekommen sind. Sie sahen gerade noch so aus, als hätten Sie richtig Angst vor mir. Ach so, oh, nein, überhaupt nicht. Ach, mal keine Sorge. Viele Menschen haben Berührungsängste bei uns. Ich nehme das niemandem krumm. Ja, also, nein. Also, wir hatten nur vorher eine Diskussion. Keine Berührungsängste. Was für eine Diskussion, wenn ich fragen darf? Nicht so wichtig. Sagt es mir wirklich gerne. Ich bin überhaupt nicht empfindlich, falls das eure Sorge ist. Na gut. Also, wir haben schon länger eine Diskussion darüber, ob es in Ordnung ist, im Alltag das Wort Penner zu benutzen. Meine Freundin sagt, sie meint damit ja nicht wirklich Obdachlose. Ich sage, es ist trotzdem abwertend. Was denken Sie darüber? Nett ist der Ausdruck ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, man kann auch einfach andere Wörter benutzen. Aber ich will auch niemandem den Mund verbieten. Hier auf der Straße herrscht ja auch ein rauer Ton. Was mich stört, während wir über Worte diskutieren, vergessen wir manchmal, was uns wirklich helfen würde. Geld in den sozialen Institutionen. Also ich sage, Wörter sind wichtig. Aber Taten sind noch viel, viel wichtiger. Die meisten Menschen kümmern sich weder um das eine noch das andere. Danke. Das war wirklich wertvoll zu hören. Wir kommen für das nächste Heft wieder. Ja, dann aber nicht den nächsten Erscheinungstermin verpennen. Was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverstehen und wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Tanja meint, dass Leo zu große Berührungsängste hat, um direkt in Kontakt mit Obdachlosen zu gehen. Falsch. Die obdachlose Frau erzählt, viele Leute haben Berührungsängste bei Menschen wie ihr. Aussage 2. Tanja meint, dass in einer Zeitschrift von Obdachlosen wahrscheinlich nicht so sehr auf sensible Sprache geachtet wird. Falsch. Leo sagt zu dem Thema, das Team der BIS achtet tatsächlich auch auf sensible Sprache. Aussage 3. Die Frau möchte lieber, dass der Staat und die Menschen wirklich etwas für Obdachlose tun und nicht nur reden. Richtig. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Schön, dass Sie wieder dabei sind und natürlich ein herzliches Willkommen an unsere heutige Kandidatin, Frau Penner. Ich grüße Sie. Hallo. Und danke, dass ich mein Wissen beweisen darf. Frau Penner, ich frage mal ohne Umschweife. Hat man Sie früher oft geärgert, weil Ihr Nachname Penner ist? Naja, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, ist das kein exotischer Name. Aber oft hat man ihn auch nicht gehört. Und ja, leider musste ich mir in der Schule immer wieder dumme Späße anhören. Manche Kinder haben das Wort ja als Beleidigung benutzt. Das kann ich mir denken. Hoffen wir mal, dass es heute nicht mehr so ist. Ich glaube, dass einige Teenager heute besser aufpassen. Aber ganz weg ist das immer noch nicht. Bestimmt. Nun denn, ich würde sagen, fangen wir an. Gerne. Hier ist Ihre erste Frage. Immer diese Woken-Liberalen. Die wollen mir doch einfach nur den Mund. Ist es A. verbieten, B. verpennen oder C. verweisen? Ha, da haben wir auch schon ein erstes Wort, das ich in der Schule natürlich oft hören musste. Verpennen. Ich kenne das also nur allzu gut und es passt hier nicht. Das bedeutet ja verpassen. Die richtige Antwort ist A. verbieten. Man sagt jemandem den Mund verbieten, wenn man jemanden stoppen will, zum Beispiel, weil er falsche Dinge sagt. Oder seine Meinung sagt. Oder so, klar. Wer jemandem den Mund verbietet, hat nicht automatisch recht. Manche Leute wollen einfach nur entscheiden, wer etwas sagen darf und wer nicht. Sie, liebe Frau Penner, dürfen hier aber immer reden. Und wenn es so gute Antworten sind wie diese, umso schöner. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Wie sagt man in der Alltagssprache, das war blöd und falsch? Das war A. empfindlich, B. daneben oder C. sensibel? Das ist gar nicht so einfach. Ich finde ja, dass A und C fast dasselbe bedeuten. Jemand ist besonders sensibel, jemand reagiert empfindlich. Das passt auch irgendwie zu schwierigen Situationen. Sie meinen delikate Momente, wenn jemand besonders blöd und falsch im Kontakt mit anderen war? Genau. Oder auch so gesprochen hat. Das ist auch immer schwierig. Ich sage aber, dass B die richtige Antwort ist. Daneben. Wenn etwas daneben war, bedeutet das, dass es einfach blöd oder falsch war. Und diese Antwort, liebe Frau Penner, ist ganz und gar nicht daneben. Sie ist richtig. Hurra! Ich freue mich schon auf die letzte Frage. Oh ja, und die ist nicht einfach. Denn auf welche Art kann man eine Sache nicht nehmen? Ist es A. krumm, B. ernst oder C. rau? Oh, wow. Da muss ich erst mal rumprobieren. Also, jemandem etwas krumm nehmen. Das bedeutet, dass ich sauer bin. Weil? Weil jemand etwas Dummes gemacht hat. Oder einen Fehler gemacht hat und das selbst nicht akzeptieren will. Ja, da denke ich dann noch länger dran. Aha. Krumm bedeutet für mich ja nicht gerade. So ist es. Hier ist das aber eine idiomatische Wendung. So sagt man das. Und etwas ernst nehmen, da zeigt man, dass das Thema wichtig ist und man auch keine Späße machen will. So bleibt nur noch C. Rau. Man kann etwas krumm nehmen oder ernst nehmen, aber rau passt hier gar nicht. Ich sehe, Sie nehmen unser Quiz hier sehr ernst. Denn auch diese Antwort ist natürlich richtig. Herzlichen Glückwunsch, Frau Penner. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Hurra! Vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Heute ist Sekt eines der billigeren Weingetränke, das viele besonders an Silvester trinken. Früher war das anders. Und das war so gewollt. Aus Lust am Krieg kam 1902 die Sektsteuer. Clemens Hoffmann fragt, warum gibt es die immer noch? Der etwas billigere Champagner. So nennen manche Sekt. Vor mehr als 100 Jahren war beides noch ein Statussymbol. Sekt trinken war sehr populär im 19. Jahrhundert. Die ganze Elite, das Bürgertum, auch das Offizierskorps, alle tranken Sekt oder Champagner, Champus. Insofern hat man da gewisserweise die Richtigen getroffen. Meint Sven Lüken vom Deutschen Historischen Museum Berlin. Denn diese Elite ist es auch, die damals einen der großen Pläne des Kaisers unterstützen, eine starke Marine aufzubauen. Ähnlich wie Großbritannien wollte man ein Imperium sein. Klar, Lust auf Krieg hatte Deutschland schon immer. Mit der Lust auf den Krieg zu Wasser ging es im Vergleich zu anderen aber erst später los, nämlich... Also Wilhelm II., der 1888 auf den Thron kam, der hatte eine englische Mutter und der hatte diese Marinebegeisterung aus England mit der Muttermilch im wahrsten Sinne des Wortes eingesogen und der hat das nach Deutschland gebracht. Also startet er den industriellen Turbo dafür. Zur Finanzierung der Schiffe führt der Reichstag zum 1. Juli 1902 die Sektsteuer ein. Als Extra zum damaligen Durchschnittspreis von 2,50 Mark pro Flasche, heute etwa 20 Euro, ist also noch eine halbe Mark, 4 Euro Steuer zu zahlen. Doch die Steuer kompensiert nur einen minimalen Teil der tatsächlichen Kosten. 1905 waren das 5,5 Millionen Mark. Das hört sich viel an, aber insgesamt hat die Marine 231 Millionen ausgegeben. Das ist insofern ein schwindender Prozentsatz und das hat sich etwas verändert in den Jahren, stieg das etwas mehr, aber im Wesentlichen waren das Peanuts. Das Reich macht für sein militärisches Projekt gigantische Schulden. Den Ersten Weltkrieg verliert es trotzdem. Die Sektsteuer aber bleibt. Nach der Wirtschaftskrise beträgt sie 1933 kurzzeitig 0 Mark. Ist aber immer noch da. Ein paar Jahre später wollen die Nationalsozialisten aber bessere U-Boote. Sekt wird 3 Reichsmark teurer. Nach dem Krieg werden daraus 3 deutsche Mark. In der Zeit ist Sekt für viele unbezahlbar. Viele Hersteller fürchten einen Bankrott. 1952 präsentiert der Sozialdemokrat Wilhelm Gülich im Bundestag einen Gesetzentwurf. Nachdem der Kriegszuschlag auf Schaumwein beseitigt werden soll und durch eine Verbrauchssteuer von Schaumwein von einer D-Mark pro Flasche ersetzt werden soll. Auch wenn sie anders heißt, die Sektsteuer gibt es also auch in der Bundesrepublik Deutschland und bis heute. Aktuell beträgt sie 1,02 Euro pro Flasche. Rund 363 Millionen Euro brachte sie den Staatsfinanzen im Jahr 2023. Das auszurechnen ist schon bürokratisch genug und lohnt sich kaum, findet Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Gemessen am Aufwand ist es aus meiner Sicht überholt und deswegen sollte man an dieser Stelle sich durchringen und die Sektsteuer endlich abschaffen. Für Holznagel ist die Sektsteuer ein Beispiel für Abgaben, die zu einem bestimmten Zweck eingeführt, aber nach Wegfall des Zwecks nie wieder abgeschafft wurden. Ein anderes Beispiel ist der Solidaritätszuschlag. durch den die Kosten für die Union von Ost- und Westdeutschland bezahlt werden sollten. Und ja, viele Bürger wissen gar nicht, dass sie eine Extrasteuer auf Schaumwein bezahlen. Man sagt dazu auch versteckte Steuer. Rainer Holznagel vom Steuerzahlerbund findet die Sektsteuer aber noch aus einem anderen Grund nicht adäquat. Kaiser Wilhelm II. Wollte ja sehr arbeiterfreundlich sein und dachte sich, wenn ich eine Sekt- und Champagnersteuer erhebe, dann treffe ich nur die Reichen. Und auch das hat sich ja überholt. Schon lange ist das Getränk der Elite aber zum günstigen Massenprodukt geworden. Schöne Momente feiern Menschen mit Sekt. Und das im ganzen Spektrum der Gesellschaft. Mit Sekt anstoßen. Wie man weiß, tun die Deutschen das besonders gerne. Jeder und jede trinkt davon im Jahr durchschnittlich rund 3,3 Liter. Besonders an Silvester. Am meisten also von allen Ländern auf der Welt. Und das auch mit einer speziellen, sehr deutschen Steuer. Sobald es kalt wird in den Niederlanden, gehen die Menschen sehr ordentlich aufs Eis. Anders die Deutschen. Ihr Chaos auf dem Eis wird für unseren neuen Autor Rob Savelberg zum Kulturschock. Bei meiner Ankunft in der deutschen Hauptstadt gab es noch häufiger, öfter als heute, sibirische Temperaturen. Einige Bezirke stanken dann nach Braunkohlen. In vielen Häusern teilten sich damals mehrere Wohnungen eine Toilette. Die lag meistens zwischen zwei Stockwerken und die Leitungen waren im Winter oft eingefroren. An einem Wintertag sah ich an einer Kreuzung einen Mann an einer Straßenlampe. Er war daran festgefroren und barfuß. Ein Notfall, dachte ich. Mit warmem Wasser aus einem Lokal konnte ich das Eis und den sehr betrunkenen Menschen trennen. Andere Hilfe wollte er nicht, er bat aber um einen Schluck Schnaps. Für mich, neu im Land, war das alles etwas seltsam. In jenem Winter erkannte ich zum ersten Mal, dass sogar auf unserem kleinen europäischen Kontinent unterschiedlich mit Schnee und Eis umgegangen wird. Als es mal wieder kalt wurde, froren die Gewässer zu. Nun werden die Leute bald alle auf das Eis wollen, war mein erster Gedanke. Aber nein, die Menschen zogen nicht massenhaft Schlittschuhe an. Die meisten Gewässer blieben menschenleer, auch weil die Polizei davor warnte, die dünne Eisdecke zu betreten. Aus einem Helikopter warnte sie vor der Gefahr. Diejenigen, die man auch an zugefrorenen Seen sehen konnte, waren slawisch sprechende Eisfischerinnen. Sie machten Löcher ins Eis und saßen schweigend daneben, in dicker Kleidung mit Transistorradio und Tee. Ich sah sogar ein Feuer auf dem Eis, mitten in einem See. Da wärmten sich diese Leute und schauten sich genau an, was sie gefangen hatten. Ich war erstaunt, dass es auf dem Eis ziemlich ruhig blieb. In meiner Heimat an der Nordsee, wo schon im 16. Jahrhundert heute bekannte Künstler fröhlich feiernde Eisläuferinnen malten, wäre so etwas bei niedrigen Temperaturen erstaunlich. Es gab noch mehr Unterschiede in der Eiskultur. Zum Beispiel fehlten die typischen Rayonchefs, die die Eisdicke prüfen. Auf deutschen Strecken lag oft lange der Schnee, was jeden Eislaufspaß verhinderte. Und niemand half? Man meinte nur, keine Haftung, auf eigene Gefahr betreten. Als kleiner Junge hatte ich gelernt, meine Kreise gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Schlittschuhlaufen lernte ich von dem Vater eines späteren Olympiasiegers, das musste also stimmen. Umso größer war mein Erstaunen, als auf einer deutschen 400-Meter-Bahn alle einfach durcheinander liefen. Mein Schock wurde noch größer, als die Stimme aus dem Stadionlautsprecher fröhlich rief, »Nun fahren Sie doch bitte alle schön in die andere Richtung.« Im Uhrzeigersinn zu fahren, das war für mich gleich noch ein Kulturschock. Im April 2019 ist Yasin Kirisesö aus der Türkei nach Frankfurt am Main in Hessen gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Die erste Woche in Deutschland war chaotisch. Unsere kleine Familie ist für die Doktorarbeit meiner Frau nach Deutschland gekommen. In nur einer Woche mussten wir alles organisieren. In der Türkei ist das kein Problem, aber in Deutschland ist das nicht so leicht. Das dauert. Für die Arbeit meiner Frau mussten wir uns in der Stadt anmelden. Für die Anmeldung braucht man eine Wohnung. Für die muss man ein Bankkonto haben. Und für das muss man eine Wohnung haben. Alles hängt voneinander ab. Aber wir hatten großes Glück. Wir haben eine schöne Wohnung gefunden. Jetzt leben wir immer noch in dem gleichen Gebäude, aber in einer anderen Wohnung. Die haben wir gekauft. Meine Tochter ist am Anfang in die erste Klasse gegangen. Jetzt ist sie auf dem Gymnasium. Sie spricht heute besser Deutsch als Türkisch. Und auch ich kann jetzt Deutsch sprechen und verstehen. Das war bei dem ersten Elternabend in ihrer Schule noch nicht so. Der hat 3 Stunden gedauert und ich habe nichts verstanden. An dem Tag habe ich gesagt, ich muss Deutsch lernen. Das ist wichtig. Und meine Tochter braucht manchmal auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Das war dann meine zweite Motivation. Ich habe dann Romane in der Bibliothek gelesen. Klassiker wie Moby Dick von Herman Melville auf Deutsch, aber in leichter Sprache. Und auch mein Sport hilft mir bei der Sprache. Beim Tennisspielen lerne ich immer wieder neue Wörter. Manchmal gehen wir danach etwas trinken. Dann sprechen wir über das Wetter, Politik oder Tennis. Das ist mir wichtig. Denn auf der Arbeit spreche ich nur Englisch. Es ist eine amerikanische Firma. Die Angestellten sind also vor allem aus Amerika. Ich merke immer wieder, die Lebensqualität ist hoch. Als Bauingenieur habe ich auch eine andere Perspektive. Die Infrastruktur ist sehr gut. Manchmal alt, aber sie funktioniert. Die Stadt, die Straßen, der Strom, das ist alles sehr gut organisiert. Die Gärten sind immer sauber und schön. Und die Menschen sind so nett. Nachbarinnen und Nachbarn grüßen einen. Alle sind höflich. Wir werden in Deutschland bleiben. Aus seiner Erfahrung hat Yassin Kirisesö noch einen Tipp. Viele Leute, viele Autos. Es ist laut in Frankfurt. Aber in der Stadt gibt es einen chinesischen Garten. Das ist ein kleiner, ruhiger Park. Dort kann man viele chinesische Pflanzen sehen. Es gibt auch einen kleinen See mit Fischen. Das ist ein Ort der Ruhe, mitten in dem Großstadtdschungel. Ich gehe dort sehr gerne hin. Im Theater gibt es viel zu sehen. Und damit ist hier nicht nur das Theaterstück gemeint, also die Komödie oder das Drama, das die Theatergruppe spielt. Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Der Schauspieler. Schauspielerinnen und Schauspieler spielen Rollen beim Film oder im Theater. Das Programmheft. Was ist heute zu sehen? Das Programmheft erklärt das Theater. Es hat Informationen über die Schauspieler und die Story. Die Bühne. Die Bühne ist der Ort, wo die Schauspieler spielen. Hier findet das Theater statt. Der Scheinwerfer. Der Scheinwerfer macht das Licht auf der Bühne. So sind die Schauspieler besser zu sehen. Der Vorhang. Dieses große Stück Stoff öffnet und schließt sich am Anfang und Ende. Das Bühnenbild. Das Bühnenbild zeigt ein Setting, eine Landschaft oder funktioniert abstrakt als Struktur für das Theater. Es kann zum Beispiel ein Zimmer oder ein Wald sein. Der Sitz. Ein Sitz ist ein Platz im Publikum. Er ist oft weich und komfortabel. Die Reihe. Die Reihe ist eine Linie aus Sitzen im Kino oder Theater. Die Platzanweiserin. Die Platzanweiserin zeigt den Menschen ihre Plätze. Sie hilft, wenn jemand seinen Platz sucht. Der Rang. Der Rang ist ein extra Areal im Theater. Hier sitzt das Publikum etwas weiter oben. Das Parkett. Das Parkett ist das Areal unten im Theatersaal. Hier sitzt das Publikum direkt vor der Bühne. In der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer, Sprechen Teil 2, müssen Sie über ein Bild und Ihre Erfahrungen sprechen. Die Person, mit der Sie den Test machen, wird danach Fragen dazu stellen. Simulieren Sie nun die Prüfungssituation. Stoppen Sie das Audio und sehen Sie sich das Bild an. Erklären Sie, was Sie sehen und erzählen Sie dazu. Sprechen Sie circa eine halbe Minute lang und benutzen Sie ein paar der neu gelernten Wörter. Nach dem Signal sprechen die Prüferin und der Prüfungskandidat und Sie hören eine Modellantwort. Kommen wir nun zu Teil 2 unserer Prüfung. Sehen Sie sich bitte das Bild an. Was zeigt dieses Bild? Ich sehe ein Theater. Ein Schauspieler und eine Schauspielerin stehen auf der Bühne. Ein Scheinwerfer macht Licht, aber vielleicht ist es noch eine Übung für später. Im Publikum sitzen nämlich nicht so viele Leute. Vielleicht sind das Freunde von den Schauspielern oder Kolleginnen. Jede Person hat neben sich noch Sitze frei. Auch oben auf dem Rang sitzt jemand. Im nächsten Teil des Gesprächs stellt die Prüferin eine Frage. Antworten Sie nach dem Signalton. Dazu können Sie das Audio wieder pausieren. Es gibt eine Modellantwort dazu. Wer arbeitet neben den Schauspielerinnen und Schauspielern noch im Theater? Ich sehe hier auf dem Bild eine Platzanweiserin. Sie zeigt einer Frau ihren Platz. Vielleicht muss sie das noch üben und lernen, wo welche Reihe ist. Sie hat eine Lampe. Vielleicht kommt jemand zu spät, soll aber trotzdem noch diskret zum Platz kommen. Sie kann den Menschen auch ein Programmheft geben. So haben sie Informationen zu dem, was im Theater gezeigt wird. Vor 100 Jahren hat ein Heidelberger Student eine Vision. Studieren soll überall möglich sein und das frei von Geldsorgen. Seine Idee wird zu einer globalen Erfolgsgeschichte. Es ist Krieg im Jahr 1943. In der Nacht vom 22. auf den 23. November fallen Bomben auf Berlin. Sie fallen auf Häuser, auf Straßen, auf Menschen und auf das Berliner Schloss, wo der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, seine Dokumente gelagert hat. Die Bomben zerstören alles. Es ist das vorläufige Ende einer großen Vision. Einer Vision, die am 1. Januar 1925 Realität wurde, nachdem ein Student eine Idee hatte. In den 1920er Jahren studiert dieser Karl Joachim Friedrich in Heidelberg Sozial- und Staatswissenschaften. Auf einer Studienreise durch die USA in den Jahren 1922 und 1923 hat er eine Idee. Der 21-Jährige organisiert 13 Stipendien für andere Personen, mit denen er studiert. Es ist ein erster kleiner Erfolg. Zusammen mit seinem Professor Alfred Weber gründet Friedrich 1925 den Akademischen Austauschdienst, AAD. 9 Monate später zieht der Verein um, nach Berlin. Dort öffnet er sich für alle Studienfächer. Während Friedrich in den USA eine neue Heimat findet, wird der AAD jedes Jahr größer. Am Anfang sind die Ziele wie heute die akademischen Beziehungen zum Ausland, aber die Motivation ist eine andere als heute. Nationale Interessenpolitik. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen Träger deutschen Kulturwillens sein. Ende der 20er Jahre kümmert sich der AAD jedes Jahr um 70 deutsche und 80 ausländische Personen. 1931 wird er mit anderen Organisationen zum DAAD. Immer mehr Länder verbinden sich. Angefangen bei Großbritannien und Frankreich, gibt es nach wenigen Jahren Austausche mit Ländern wie Luxemburg, Ungarn, Finnland und Lettland. Aber die 30er Jahre sind schwierig. Für die Menschen, für das Land und für die Wissenschaft. Das Prestige des nationalsozialistischen Deutschlands wird schlechter. Immer weniger Akademikerinnen wollen dorthin. Die globale Wirtschaftskrise bringt 1932 Probleme. Der DAAD kann die Stipendien nicht mehr bar auszahlen. Es gibt Stellen mit kostenloser Unterkunft und Essen. Aber der Leiter Morsbach kämpft für mehr Büros im Ausland und mehr Geld. Das gelingt. Es hat aber einen Preis. Kontakt zur nationalsozialistischen Regierung. Und das hat Konsequenzen für den DAAD. Einer der Leiter muss gehen. Die Begründung? Sein Vater ist Jude. An seiner Stelle kommt der Nationalsozialist Ewald von Massow, Adolf Hitler persönlich bekannt. Deutsche Bewerber müssen jetzt zeigen, dass sie nationalsozialistisch und arisch sind. Ihr Auftrag? Die nationalsozialistische Idee ins Ausland tragen. Bis zur Bombennacht vom November 1943, dem vorläufigen Ende. In den Jahren nach dem Krieg ist Deutschland isoliert, auch akademisch. Aber auf Wunsch speziell der britischen Militärregierung bekommt der Rektor der Universität Bonn 1949 den Auftrag, den DAAD neu zu gründen. Schon am 1. Januar 1950 geht die Arbeit los. Zwei Büroräume, eine Leiterin, eine Sekretärin und 7.000 D-Mark, heute ungefähr 23.000 Euro. So beginnt das zweite Leben der Organisation. Der DAAD bekommt viel Unterstützung aus dem Ausland. Im Jahr 1959 machen mehr als 1.000 deutsche Studentinnen Praktika im Ausland. Fast 1.200 ausländische Studenten kommen nach Deutschland. Auf der ganzen Welt öffnen Büros. In New York, Rio de Janeiro, Tokio. Als Deutschland im Jahr 1989 wieder vereint wird, übernimmt der DAAD auch die Verantwortung für rund 8.000 ausländische Stipendiatinnen in Ostdeutschland und rund 1.600 deutsche Stipendiaten aus der früheren DDR, von denen die meisten in osteuropäischen Ländern studieren. Heute zeigt die Statistik den Erfolg der Organisation. 57 Büros gibt es auf der ganzen Welt. 1.179 Angestellte arbeiten in 3.260 Projekten. Das Budget beträgt 839,3 Millionen Euro. 3 Millionen Akademikerinnen hat der DAAD bis heute geholfen. Und das nicht nur mit Geld. Der Austauschdienst unterstützt aktiv die internationale Zusammenarbeit. Stipendiaten können so über Ländergrenzen hinaus studieren, forschen und lehren. Manche davon machen große Karrieren, zum Beispiel Wangari Maathai aus Kenia. 2004 bekommt die Ministerin als erste Afrikanerin den Friedensnobelpreis. Sie ist nicht die einzige DAAD-Stipendiatin, die einen Nobelpreis bekommen hat. Auch berühmte Politiker oder Schriftstellerinnen waren Stipendiaten. So viel Unterstützung braucht viel Geld. Die deutsche Regierung, die Europäische Union und Regierungen von anderen Ländern finanzieren den DAAD. Heute ist die Organisation nah an der Politik. Diskriminierte Akademiker bekommen die Chance, in anderen Ländern zu lehren, zu studieren und zu forschen. Wenn etwas passiert, reagiert der DAAD schnell. Zuletzt in Afghanistan, der Ukraine und im Nahen Osten. Denn mit ihm sollen heute Akademikerinnen jeder Nation in jeder Nation arbeiten und studieren können. Zwei Freunde gehen spät abends aus dem Kino. Wahnsinn, der Film war wirklich gruselig. Ist er eigentlich ab 18? Bestimmt nicht. Ich habe so viele Teenager im Kino gesehen. Und wenn der Film jetzt wirklich schlimm wäre, hätten sie das auch ganz genau kontrolliert. Also ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Aber du weißt ja, ich bin auch heute noch ein Schisser. Schon im Kindergarten war ich immer ein Angsthase. Naja, daran kann ich mich nicht erinnern. Als kleiner Junge bist du immer auf die höchsten Bäume rauf. Wenn ich das nur gesehen habe, ging mir der Arsch auf Grundeis. Ja, vor so etwas habe ich überhaupt keine Angst. Das macht ja Spaß. Aber bei solchen Filmen, da geht mir wirklich die Pumpe. Alleine könnte ich mir das nicht anschauen. Dann ist es ja gut, dass ich dabei war. Ich bin ein absoluter Fan von Horrorfilmen. Irgendwie finde ich die sogar lustig. Du spinnst. Für Esther wird es interessant. Sie hat ein Date. Und was sagt ihr guter Freund Mike dazu? Heute Abend habe ich das erste Date mit Hannes. Oh, ich mache mir schon jetzt ins Hemd. Ach komm, der wird dich schon nicht fressen. Natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem Bammel. Hoffentlich sieht er wirklich so aus wie auf den paar Fotos, die er online stehen hat. Ich weiß. Ich habe auch immer Muffensausen vor dem ersten Date. Aber das macht die ganze Sache auch irgendwie interessant, oder? Ich möchte nur endlich jemanden finden, mit dem ich Kinder haben kann. Oh, sag ihm das nicht gleich beim ersten Date. Das klingt viel zu sehr nach Torschlusspanik. Wenn der das hört, ist er sofort wieder weg. Ja, ja, ich weiß. Ich habe einfach Schiss. Also, ich habe ein gutes Gefühl. Ihr werdet bestimmt einen schönen Abend haben. Keine Angst vor diesen Ausdrücken. Wiederholen Sie die Ausdrücke nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Der Bammel. Das Muffensausen. Der Schiss. Diese drei Ausdrücke sind Synonyme für Angst. Alle drei sind Alltagssprache. Aber Achtung, Schiss haben ist vulgär und nicht in allen privaten Kontexten adäquat. Ich mach mir jetzt schon ins Hemd. Das Nachthemd ist eine Kleidung für die Nacht. Wer sich ins Hemd macht, hat Angst. Mit dem Ausdruck ist gemeint, dass man sich vor Angst selbst mit Urin nass machen kann. Ach komm, der wird dich schon nicht fressen. Hat Ihr Freund Angst vor seinem Date, einer Professorin oder vor einem Beamten vom Arbeitsamt? Dann können Sie mit diesem Satz helfen. Er bedeutet, man wird ihn sicher nicht essen. Was kann also noch Schlimmes passieren? Das klingt viel zu sehr nach Torschlusspanik. Die Torschlusspanik ist die Angst, keinen Partner oder keine Partnerin mehr zu bekommen. Eigentlich Unsinn, weiß man doch, auch im höheren Alter kann man noch die Liebe finden. In anderen Kontexten ist die Torschlusspanik die Angst, etwas zu verpassen, zum Beispiel, weil es eine Frist gibt. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören immer den Start von einem Dialog und dann ein Signal. Danach hören Sie zwei Optionen. Welche passt im Kontext? Ergänzen Sie die richtige Antwort nach dem zweiten Signal. Danach hören Sie die Lösung. Dialog 1. Komm, lass uns diesen Horrorfilm ansehen. A. Nein, lieber nicht. Ich bekomme bei dieser Art von Filmen immer Schiss. B. Nein, danke. Bei Horrorfilmen bekomme ich immer Torschlusspanik. A. Nein, lieber nicht. Ich bekomme bei dieser Art von Filmen immer Schiss. Dialog 2. Schauen wir lieber eine andere Serie. Du weißt ja, ich kann wirklich kein Blut sehen. A. Jetzt mach dir nicht gleich ins Hemd. B. Ach komm, die wird dich schon nicht fressen. A. Jetzt mach dir nicht gleich ins Hemd. Dialog 3. Ich bin ja so nervös. Der Chef will, dass ich heute zu ihm komme. Was will der nur? A. Viel Bammel. Ich glaube an dich. B. Ach komm, der wird dich schon nicht fressen. B. Ach komm, der wird dich schon nicht fressen. Prima. Und wie ist das bei Ihnen? Wann haben Sie Angst oder was macht Ihnen Angst? Sprechen Sie nach dem Signal und formulieren Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Ich bekomme bei True Crime immer total das Muffensausen. Je mehr ich darüber nachdenke, dass es diese Killer wirklich einmal gab, desto mehr Schiss bekomme ich. Speziell zum Jahreswechsel ist er Tradition. Der Sissi-Marathon. Die Kitsch-Trilogie aus den 50er Jahren ist für viele reine Nostalgie. Eine viel jüngere Serie zur Figur machte da vieles anders und tut das auch jetzt. Es gibt zahlreiche Gründe für und gegen neue Sissi-Adaptionen. Vermutlich genau deshalb, weil schon so viele Serien und Filme zur historischen Figur Kaiserin Elisabeth gezeigt wurden. Wenn es aber funktioniert, muss es weitergehen. Und die Kaiserin von Netflix hat funktioniert. 2022 ist die erste Staffel erschienen. Im Jahr danach hat die Produktion aus Deutschland bei den International Emmy Awards die Ehrung als beste Dramaserie gewonnen. Kritiken lobten die ruhige Geschwindigkeit in der Erzählung. Die bisherigen Episoden handeln von den ersten Jahren von Sissis Ehe mit Franz. Die junge Sissi ist die bayerische Herzogin von Wittelsbach. Sie verliebt sich in Kaiser Franz Josef von Österreich. Eigentlich sollte der ihre ältere Schwester Helene heiraten. Und schon die Startschwierigkeiten in Sissis Erwachsenenleben zeigen, Monarchin ist nicht gleich Monarchin. Sissi möchte dem Volk, das sie regiert, näher sein als andere Vertreter ihrer sozialen Klasse. In den letzten Szenen der ersten Staffel will Sissi gerade zu ihrem Heimatort zurückkehren, als sich eine große, wütende Menschenmenge vor dem Kaiserpalast versammelt. Die junge Kaiserin stellt sich den Menschen. Sie erklärt, dass sie ein Kind erwartet. Das soll ihnen Hoffnung geben. Genau dieses Kind und die daran geknüpften Erwartungen sind einer der größeren Handlungstreiber von Staffel 2. Gleichzeitig steigt der politische Druck auf die Dynastie, von innen wie von außen. Ist Sissi genau die richtige Persönlichkeit dafür, um ein schon so instabiles Reich zusammenzuhalten? Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer, mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieser Zungenbrecher auf Basis von Wörtern in diesem Deutsch-Perfekt-Audio. Sprechen Sie zuerst in Segmenten und konzentrieren Sie sich auf die Wörter. Trainieren Sie dann die ganze Formel, am besten erst langsam und dann schnell. Sprechen Sie im Echo immer nach der ersten Wiederholung. Vorläufig verläuft die Verbindung in der Vorstadt voll und ganz so wie vorher vermutet. Vorläufig verläuft? Vorläufig verläuft.